Bashar al-Assad, Präsident der Arabischen Republik Syrien, schickte am 11. September dem Marschall Kim Jong-un ein Antworttelegramm. Er schrieb, er habe das warmherzige Glückwunschtelegramm des Genossen Kim Jong-un zu seinem 51. Geburtstag mit Dankbarkeit erhalten. Er bedankte sich tief für den Wunsch von Kim Jong-un danach, dass das syrische Volk in Frieden und Sicherheit lebt. Der syrische Präsident schätzte es hoch ein, dass Kim Jong-un den Kampf des syrischen Volkes für die Zerschlagung von Terror und dessen Kräfte aktiv unterstützt. Dann wünschte er Kim Jong-un beste Gesundheit und Glück und dem Volk der TVRK noch größeren Fortschritt und Gedeihen.